Es tickt bei Professor van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. November 1902. Freitag. Ein Tag wie jeder andere. Am frühen Nachmittag verlässt Professor van Dusen sein Haus in der 35. Straße West, Manhattan, New York City. Wie an jedem anderen Tag. Er sieht nicht nach rechts, er sieht nicht nach links. Er sieht in das offene Buch vor seiner Nase. Wie jeden Tag. Und wie jeden Tag hebt er die linke Hand mit dem Regenschirm. Die Droschke, die wie immer ein Haus weiter gewartet hat, fährt vor, wie jeden Tag. Der Professor steigt ein, vertieft in seine Lektüre, wie jeden Tag. Der Kutscher schließt die Tür. Diesmal vielleicht ein wenig sorgfältiger als sonst. Die Droschke fährt die 35. Straße entlang, nach Osten, wie jeden Tag, Richtung Universität. So, meine Damen und Herren, beginnt es. Das unglaubliche Abenteuer um den Bomben-Countdown im Luxushotel. Professor van Dusen fährt zur Uni wie jeden Tag. Was ist daran unglaublich, so werden Sie fragen. Haben Sie noch einen ganz kleinen Moment Geduld, meine Damen und Herren. Die Droschke biegt links ab in die Fifth Avenue. Und sie wird schneller. Der Kutscher schlägt auf seinen Gaul ein. Der Gaul geht über den Galopp. Van Dusen hebt die Augen, sieht aus dem Fenster. Ein Ausdruck der Verwunderung tritt in seine durchgeistigten Züge. Seht da, guter Mann! Sie verfehlen den rechten Weg! Zur Universität wünsche ich verbracht zu werden. Madison Avenue, nicht Fifth Avenue. Biegen Sie rechts ab. Halten Sie Ihr Gefährt an! Lassen Sie mich aussteigen! Halt! Halten Sie an! Ich will aussteigen! Ich will zur Universität! Türen und Fenster sind verriegelt. Immer schneller rast die Droschke die Fifth Avenue entlang. Nicht weit vom Central Park kommt sie gepoppt zum Stillstand vor einem hochherrschaftlichen Gebäude an der Ecke der 58. Straße. Professor van Dusen, wie ich vermute. In der Tat. Und Sie werden erwartet, Herr Professor. Würden Sie mir bitte ins Haus folgen? Nein, ich würde nicht. Was geht hier vor? Wo bin ich? Und, Mills, Sir? Helft dem Herrn Professor. Achtet darauf, dass er den Weg nicht verfehlt. Lassen Sie mich los! Auf der Stelle! Bitte, Herr Professor. Wir wollen doch kein Aufsehen. Folgen Sie mir. Hilfe! Hilfe! Ich werde entführt! Höflich, aber sehr bestimmt wird der Professor ins Haus geleitet, durch ein prunkvolles Foyer in einen noch prunkvolleren Salon. Hier sitzen drei Personen, die ihm erwartungsvoll entgegensehen. Ein stattlicher älterer Mann, umgeben von der Aura des Erfolgs, neben ihm eine etwa gleichaltrige Frau, klein, eher unauffällig, und meine Wenigkeit. Falls Sie mich noch nicht kennen, Hatch heiße ich. Hutchinson Hatch, Reporter von Beruf und aus Berufung Begleiter und Chronist von Professor Van Dusen. Meine Herrschaften, Professor Dr. Augustus Van Dusen. Der größte Wissenschaftler und Amateurkriminologe unserer Zeit. Hatch! Sie hier? Wie Sie sehen, Professor. War es etwa Ihre Idee, mich entführen zu lassen? Ein Exerzitium Ihres beklagenswerten Sinnes für Humor? Oder was Sie dafür halten? Ich muss Mr. Hatch in Schutz nehmen, Professor. Ich bin der Übeltäter. Willkommen in meinem Haus. So, und wer sind Sie? John Pierpont Morgan. Schon von mir gehört? Mr. Morgan ist einer der reichsten Männer der Welt, Professor. Ein Multimillionär. Einer aus dem Club der Astor, Vanderbilt, Rockefeller. Nicht zu vergessen, meinen verehrten Herrn Papa. Sie sehen, Professor, Sie sind nicht unter die Räuber gefallen. John, würdest du... Machen wir Dorothy, Professor Van Dusen. Meine Gattin Dorothy. Liebster Professor, endlich. Wie oft habe ich mir gewünscht, Sie leibhaftig kennenzulernen. Doch da Sie Gesellschaften niemals zu besuchen pflegen... Auf gutem Grund, Mrs. Morgan. Man trifft doch so unerfreuliche Zeitgenossen. Mr. Morgan, was geht hier vor? Erklären Sie sich. Rechtfertigen Sie, soweit dies überhaupt möglich ist, Ihr skandalöses Verhalten. Nicht die feine Art, Professor, muss ich zugeben, aber was hätte ich sonst tun sollen? Ich habe alles versucht. Ans Telefon sind Sie nicht gegangen. Und meine Boten hat Ihr Diener an der Haustür abgewimmelt, weil Sie gerade in einer wichtigen wissenschaftlichen Arbeit stecken. Radium, Professor? So ist es, mein lieber Hatch. Also habe ich Ihren Droschkenkutscher geschmiert... Und ich habe Mr. Hatch zu mir bestellt und ihm kurz erzählt, was los ist, weil Sie ohne Ihren schlappen Schabbes nichts tun, Professor, habe ich mir sagen lassen. Assistent heißt das, Mr. Morgan, Assistent? Ja, und genau das sollen Sie, Professor, was tun? Für mich. Ich engagiere Sie. Nennen Sie Ihren Preis. Ich zahle, was Sie wollen. Gutes Geld für gute Ware, mein Motto. Oder wenn Ihnen ein Blankoscheck lieber ist... Setzen Sie jede Summe ein. Na, ist das ein Angebot, Professor? Ersparen Sie sich weitere Worte, Mr. Morgan. Ich wünsche zu gehen. Mr. Morgan, Sie machen das falsch. Lassen Sie mich mal. Ja. Ein Fall, Professor. Ein wunderschöner, ein sensationeller, ein bizarrer, ein hochkomplizierter Fall. Ach, was heißt ein Fall? Drei Fälle, Professor, mindestens. Und einer immer ausgefallener als der andere. Ich bin nicht interessiert. Da hätten wir erstens die mysteriöse Affäre um den üblen Geruch in der Fürstensuite. Zweitens die kuriose Episode des geschmorten Mopses. Unfug. Drittens das Rätsel des spurlos verschwundenen Detektivs. In der Tat, mein ja. Und viertens wird in meinem Hotel eine Bombe hochgehen, wenn Sie das nicht verhindern, Professor. Tja, unter diesen Umständen berichten Sie, Mr. Morgan. Knapp, präzise, etc. Sie kennen das, meine Damen und Herren. Nicht, dass man John Pierpont Morgan sowas extra ans Herz legen musste. Time is money, so lautete sein Motto. Und entsprechend fiel sein Bericht aus. Hotel Galaxy. Kennen Sie bestimmt, Professor. Notgedrungen, Mr. Morgan, sofern Sie das monströse Bauwerk südlich des Central Park meinen. Zwei Blocks von hier gleich um die Ecke, genau, Professor. 100 Meter hoch, 24 Stockwerke, das größte, höchste, schönste, feinste, teuerste Luxushotel in New York, in Amerika, in der ganzen Moment, Welt. Moment, Mr. Morgan. Das Waldorf Astoria. Eine Hütte, Mr. Hatch, nichts als eine schäbige Hütte. Gehört mir. Das Waldorf? Nee, Quatsch. Das Galaxy. Ich gratuliere, Mr. Vor einem Jahr habe ich es übernommen vom Bauherrn und Vorbesitzer Philip T. Smart. Kennen Sie sicher auch, Professor. Kannte er nicht. Woher auch? Philip T. Smart war kein unübersehbarer Wolkenkratzer. Philip T. Smart war Unternehmer. Und von Geschäften, Finanzen und dergleichen hat der Professor keinen Schimmer. Morgan musste ihn aufklären. Smart hatte sich aus der Gosse hochgearbeitet und noch in jungen Jahren durch Finanzspekulationen ein ganz anständiges Vermögen zusammengekratzt. Dann hatte er ganz hochgegriffen und das Galaxy gebaut, ein Superhotel, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Dabei ging ihm das Kapital aus. Er musste sich was pumpen. Meine Bank hat den Bau finanziert, Professor. Das Haus Drexel and Morgan, Wall Street. Smart kriegte, so viel er brauchte, bis das Hotel stand. Tja, und dann... Dann haben Sie die Klappe zugemacht, Mr. Morgan. Na, wie das so läuft. Keine neuen Kredite bewilligt, die laufenden gekündigt. Smart ging pleite und ich erbte die Konkursmasse, sprich das Galaxy. Ein Hotel wollte ich schon immer mal gerne haben. Na, kein schlechtes Geschäft. Moralisch vielleicht nicht ganz astrein, aber... Aber legal, Mr. Hedge. Nicht dran zu tippen. Von nichts kommt nichts. Mein Motto. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Bessere gewinnt. Geschäft ist Geschäft. So ist es, Mr. Hedge. Eine ganz normale Transaktion. Aber Smart sah das anders. Nach der Pleite war er total aus dem Gleis. Hier oben, meine ich, im Kopf. Verleumdet hat er mich, beschimpft, sogar bedroht an Leib und Leben. Richtig gemeingefährlich ist er geworden. Was sollte ich machen? Ich habe dafür gesorgt, dass er untersucht und in ein Irrenhaus eingewiesen wurde. In welches, Mr. Morgan? Happy Valley, drüben in Hackensack. Eine geschlossene Anstalt. Nicht gerade, bin ich aber sicher. Überall Gitter, kräftige Wärter. Da kommt er nie raus. Habe ich jedenfalls gedacht. Bis vor 5 Tagen, letzten Sonntag. Was geschah am letzten Sonntag, Mr. Morgan? Das Telefon klingelte. In meinem Büro im Galaxy. Das Hotelmanagement habe ich nämlich selbst übernommen, als Hobby, sozusagen. Interessante Arbeit, viel interessanter als das Bankgeschäft. Deshalb hält sich mein Gatte auch so oft im Galaxy auf. Nicht wahr, John? Was du tust, tue ganz oder gar nicht. Mein Motto. Ihr Telefon klingelte, Mr. Morgan. Richtig. Sonntag, 9. November. Kurz nach 2 Uhr nachmittags. Ja, hier Morgan. Fassen Sie sich kurz. Das habe ich vor, Morgan. Sie wissen, wer ich bin? Erkennen Sie meine Stimme? Smart? Smart. Smart, den Sie in den Ruin getrieben und ins Irrenhaus gebracht haben. Aber ich bin nicht mehr in Happy Valley, Morgan. Ich bin frei. Und ich werde mich rächen. An Ihrem gestohlenen Hotel werden Sie nicht mehr lange Freude haben, Morgan. Das verspreche ich Ihnen. Bis bald. Vermittlung. Vermittlung? Vermittlung, Herr Anruf eben. Ja, Mr. Morgan. Stellen Sie fest, woher er kam. Und woher kam er? Nicht von draußen, sondern über die Hausleitung. Aus dem Hotel. Woher genau? Das war nicht zu klären. Im Galaxy haben wir nämlich ein ganz modernes Vermittlungssystem. Teilautomatisch. Ich verstehe, Mr. Morgan. Fahren Sie fort. Ich ließ mich sofort mit Happy Valley verbinden. Mit dem Direktor, Dr. Deffy. Smart? Den haben wir heute früh entlassen. Aber das wissen Sie doch, Mr. Morgan. Entlassen? Sind Sie noch zu retten? Aber... Es war doch Ihr ausdrücklicher Wunsch, Mr. Morgan. Mein Wunsch? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Der Brief, Mr. Morgan. Ihr Brief? Darin haben Sie mich angewiesen, Smart zu entlassen. Und weil Sie doch die Rechnung für ihn bezahlen, Mr. Morgan. Haben Sie es getan? Ja. Sie sind ein Idiot, Deffy. So einen Brief habe ich nie geschrieben. Ich verstehe das nicht, Mr. Morgan. Die Dame hat ihn mir heute Morgen vorgelegt. Und dann hat sie Smart gleich mitgenommen. Dame? Welche Dame? Die Dame, die Smart seit Wochen besucht. Seine Cousine. Blödsinn. Smart hat keine Cousine, keine Schwester, keine Tante, keine Großmutter, überhaupt keine Verwandten. Smart ist ein Findelkind und im Waisenhaus aufgewachsen. 4-mal war sie bei Smart gewesen, seit September. Beim ersten Mal hatte sie auch schon einen Brief. Von mir angeblich. Sie darf Smart besuchen, stand drin. Anscheinend eine Komplizin, so sagt man wohl. Wie sah die Frau aus, Mr. Morgan? Haben Sie sich eine Beschreibung geben lassen? Aber klar, Professor. Tief verschleiert, unauffällig gekleidet, nicht sehr groß. Gebildete Sprechweise, nicht gerade viel... Und der Brief, Mr. Morgan? Mein Briefpapier, mein privater Briefkopf. Meine Handschrift sah jedenfalls aus wie meine. Haargenau. Machen wir weiter, Mr. Morgan. Sonntagabend hatten wir was vor. Irgend so eine Wohltätigkeitsabfütterung bei Delmonico. Dort die Marfilen Wohltätigkeit. Verbringe dein Leben sinnvoll. Mein Motto, Professor. Beim Umziehen habe ich Dottie die Sache erzählt. Ich war entsetzt, Professor. Schockiert. Dieser Wahnsinnige in Freiheit. Was konnte er nicht alles anstellen? Ein Luxushotel ist ein empfindlicher Organismus, Professor. Sehr anfällig für Störungen. Ich machte mir Sorgen. Irgendwas musste ich unternehmen. Frage, was? Die Antwort ergab sich beim Essen. Du meinst Collinson? Genau, Dottie. Peter Collinson saß bei uns am Tisch. Interessanter Typ, Sicherheitsexperte von Beruf, spezialisiert auf große Hotels, kam gerade aus London. Da hatte er im Savoy gearbeitet. Und womit beschäftigen Sie sich zurzeit, Mr. Collinson? Ich spanne ein wenig aus, Madame. Sehen Sie, ich muss nicht arbeiten. Ich bin finanziell unabhängig. Wenn Sie mir eine neue, reizvolle Aufgabe bieten. Dottie. Greif zu. Oh, was? Collins, für dein Hotel. Als Hausdetektiv, aber ich hab doch schon einen. Simpson, der Film ist auch nicht fertig. Du brauchst einen neuen, einen echten Experten. Dynamisch, energisch. Meinst du? Sagen Sie mal, Collins. Hör auf deine Frau, mein Motto. Ich habe Simpson gefeuert und Collinson eingestellt. Montag früh, gleich am nächsten Morgen, fing er an. Er kriegte alle Schlüssel, ein Büro unten, gleich am Empfang, ein Zimmer in den oberen Regionen, wo das Personal untergebracht ist. Zur Sache, Mr. Morgan. Zeit ist Geld. Ist recht, Professor. Also, Smart. Ja, Mr. Morgan, was war mit Smart? Nix. Keine Störung, kein Anruf, nix. Am Montag nix, am Dienstag nix, Mittwoch nix. Ich dachte schon, Smart tut nix. Hat wohl Angst vor meinem neuen Hoteldetektiv. Aber dann am Donnerstag. Gestern. Was ereignete sich am Donnerstag, Mr. Morgan? Das Telefon klingelte in meinem Büro. Morgens gegen 9. Smart? Nein, Professor, nicht Smart. Der Anruf kam aus unserer Fürstensuite im 5. Stock. Zufällig wohnt da gerade ein echter Fürst aus Deutschland, der regierende Herzog von Sonderbar-Schwarzhausen. Hoheit war persönlich am Apparat. Hoheit war sauer, stinksauer, im wahrsten Sinne des Wortes. Unerhört. Stinkt im Badezimmer. Wollte Bad nehmen. Unmöglich. Infernalischer Gestank nicht auszuhalten. Kammerdiener ohnmächtig. Oh, tut mir leid, das zu hören, Hoheit. Ich werde mich sofort drum kümmern. Kümmern? Abstellen den Gestank, aber Dali. Ansonsten unverzüglicher Umzug ins Waldorf Astoria. Verstanden? Ich habe gleich den neuen Detektiv hingeschickt. Der durchsuchte das Bad mit zugehaltener Nase und zusammengebissenen Zähnen. Und was fand er schließlich hinter der Wandtäfelung? Na? Einen Fasan. Schon lange tot, sehr lange. Der Küchenchef hatte ihn schon vermisst. Ja. Au gut, sagt der Gourmet. Und Sie meinen, Smart habe besagten Vogel hinter die Täfelung praktiziert, Mr. Morgan? Ich meine nicht, Professor. Ich weiß. Collinson hat nämlich nicht nur den vergammelten Fasan gefunden, sondern auch das hier. Ein beschriebenes Stück Papier. Mein lieber Hedge, würden Sie... Weiß schon, Professor. Vorlesen. Nur ein Satz. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Unterschrift Philipp T. Smart. Und tatsächlich, der zweite Streich folgte noch am gleichen Tag abends. In Suite Nummer 7. Bewohnt von Lady Ribbendale. Reiche Witwe aus England. Gestern Abend hatte sie sich ein ganzes Spanferkel auf die Suite gestellt. Der Etagenkellner nahm die Platte aus dem Serviceaufzug und trug sie in Lady Ribbendales Speisezimmer. Oben drüber war natürlich so ein gewölbter Metalldeckel zum Warmhalten. Darf ich servieren, Milady? Noch nicht. Kellner. Benny! Benny, Liebling! Komm zu Frauchen! Komm, Frettchen! Lecker, lecker Spanferkel! Benny, wo steckst du denn? Kellner? Haben Sie meinen Winnie gesehen? Euer Ledischer Schoßmops. Leider nein, Milady. So mag er sich herumtreiben, der kleine Strolch. Dann muss ich wohl ohne mein Winnielein anfangen. Legen Sie mir vor, Kellner. Sehr wohl, Milady. Mein Winnie, mein kleiner Winnie, was hat man dir angetan? Auf der Platte der Mops, statt Spanferkel. Tot? Mausetot. Arme Lady Rippendale. Allerdings nicht geschmort, wie Mr. Hedge vorhin meinte. Ah, schade. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, journalistisch gesehen. Aber doch wohl mit dem Zettel im Stabe von Smart ein Gruß. Diesmal kein Zettel, Mr. Hedge. Smart rief mich an, eine Stunde später. Lady Rippendale war knallerfall ausgezogen. Collinson hatte gewühlt und das gebratene Spanferkel im Keller entdeckt, in einem Abfalleimer bei der Küche. Der Austausch fand demnach nicht auf der Etage oder im Servicelift statt, vielmehr im Küchenbereich. Interessant. Was hatte Smart Ihnen mitzuteilen, Mr. Morgan? Bisher habe ich gescherzt, Morgan. Verwesungsgeruch im Bad. Ein Schoßhund zum Souper. Gewiss nicht angenehm für Sie und das Galaxy. Aber doch eher Nadelstiche als Katastrophen. Es wird Zeit, die Schraube anzuziehen. In dieser Nacht werde ich zuschlagen, Morgan. Ich werde ein Mitglied... Ein wichtiges Mitglied des Hotelpersonals töten. Hören Sie, Smart, wenn Sie Geld wollen... Ich will Rache, Morgan. Ich will Sie ruinieren. Wie ich vermute, kam dieser Anruf ebenfalls aus dem Hotel. So ist es, Professor. Ich habe sofort Collinson informiert und der versprach, die Augen offen zu halten. Besonders achten wollte er auf den Küchenchef und den Maître d'Hôtel, aber die hatte Smart gar nicht gemeint. Sondern, Mr. Morgan? Heute früh erscheint Collinson nicht in seinem Büro. Ich rufe in seinem Zimmer an. Niemand geht ran. Ich lasse die Tür aufbrechen. Das Zimmer ist leer. Und auf Collinsons Bett finden wir... Doch wohl nicht seine Leiche. Leiche? Nee. Großen Blutfleck. Und diesen Zettel. Geben Sie mal her. Ich schreite zur Verlesung. An Morgan, den Schuft und Betrüger, Ihr neuer Hoteldetektiv, sollte mich erwischen. Ich habe ihn erwischt. Collinson ist tot. Sie werden ihn niemals wiedersehen. Ich führe meine Drohungen aus, das habe ich bewiesen. Jetzt mache ich ernst, ein für allemal. Heute Freitag, 14. November 1902, wird im Galaxy eine Bombe detonieren. Um Mitternacht mit dem Glockenschlag wird Ihr Hotel zur Ruine werden. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mein Motto, Morgan. Ha, ha. Hedge. Steht hier, Professor. Ha, ha. Hedge. Nach Empfang dieser Epistel, Mr. Morgan, haben Sie doch wohl sogleich... Klar hab ich, Professor, mich hingesetzt und scharf nachgedacht. Nachgedacht? Nun gut, Mr. Morgan. Und des Weiteren? Des Weiteren? Was denn, zum Beispiel? Zum Beispiel hätten Sie das Hotel Galaxy gründlichst durchsuchen lassen sollen, Mr. Morgan. Hunderte von Räumen, Professor, über 30.000 Quadratmeter. Wie stellen Sie sich das vor? Aber die Polizei haben Sie doch wohl verständigt. Eher weniger, Professor. Was soll das heißen, Mr. Morgan? Ehrlich gesagt, nein. Nicht? Sehen Sie, Professor, es geht um ein Hotel. Ein Luxushotel. Voll mit hochkarätigen Gästen, Fürsten, Ladies, Millionäre. Wenn die erfahren, dass ein irrer Killer mit einer Bombe im Galaxy herumgeistert, was meinen Sie, was dann los ist, Professor? Panik, Chaos. Finanzieller Ausfall. Auch das, Mr. Hedge. Und Sie glauben doch wohl nicht, dass ich die Geschichte unterm Deckel halten kann, wenn Horden von Plattfüßen durch die Flure trampeln. Nein, Professor, die Polizei ist fehl am Platz. Zu laut, zu indiskret. Andererseits ist es Ihre Pflicht als Staatsbürger, Mr. Morgan. Und was das Wichtigste ist, Professor, die Polizei ist einfach nicht gut genug. Oder trauen Sie ihr etwa zu, Smart zu fangen? Wenn Sie mich so direkt fragen, Mr. Morgan. Detective Sergeant Caruso würde eine Bombe nur finden, wenn sie ihm unterm Hintern losgeht und vielleicht nicht mal dann. Hetsch. Also keine Polizei. Für John Pierpont Morgan ist das Beste gerade gut genug, mein Motto. Der Beste, John. Genau, Dottie. Und wer ist der Beste? Doch, wer wohl? Professor Dr. Augustus van Dusen, der größte Amateurkriminologe der Welt. Ich kann Ihnen nicht widersprechen, mein lieber Hedge. Ich denke an den Vampir von Brooklyn, an den Mann, der seinen Kopf verlor und was Sie erst kürzlich im Wilden Westen geleistet haben. Professor, brillant, genial. Und darum bin ich ganz sicher, Professor, Sie werden die Bombe finden und unschädlich machen. Sie werden Philip T. Smart stellen. Nicht nur ihn, Mr. Morgan. Haben Sie die Frau vergessen, welche Smart aus der Anstalt befreite? Die verschleierte Komplizin. Eben diese, Mrs. Morgan. Die kriegt er auch, der Professor. Darauf können Sie wetten. Hoffentlich. Ja, und wie ich ihn kenne, hat er schon die eine oder andere Spur. Was, Professor? Durchaus möglich, mein lieber Hedge. Und vielleicht auch den einen oder anderen Verdacht. Fünf Uhr nachmittags. Der Countdown lief. Nur noch 7 Stunden bis zur angekündigten Explosion. Es wurde Zeit, in Aktion zu treten. Professor van Dusen trat in Aktion, indem er die Operationsbasis ins Galaxy verlegte. Morgan begleitete uns. Unterwegs ließ van Dusen sich den gesuchten Bombenleger beschreiben. Smart war um die 30, sagte Morgan, mittelgroß, mausblond, unscheinbar, ohne besondere Kennzeichen. Und Ihr verschwundener Hausdetektiv Collinson, Mr. Morgan? Collinson? Ach, Sie meinen, falls Sie zufällig über seine Leiche stolpern. Ende 30, Glatze, Schnurrbart, Kneifer. Siebter Stopp. Steigen Sie aus, meine Herren. Nehmen Sie sich Suite 7, die ist frei. Von wegen der Lady mit dem Mops. Und Sie, Mr. Morgan? Ich fahre weiter, mein Büro liegt ganz oben im 24. Stock. Da bitten Sie mich, wenn Sie mich brauchen. Im Salon von Suite 7... hing noch ein leichter Hauch von Mops. Der Professor achtete nicht darauf. Er wanderte und dachte nach, leicht geistesabwesend wie immer. Ich hatte die Füße auf dem Tisch, einen doppelten Whisky vor mir und sah zu. Nicht lange. Nach ein paar Minuten ging's weiter, in den obersten Stock, wo die Wohnräume des Personals lagen, ein paar billige Gästezimmer und Morgans Managerbüro. Seltsam. Warum hier oben? In eher ärmlicher Umgebung. Na, seine Sache. Collinsons Zimmer war klein, kahl und leer, abgesehen von der nötigsten Möblierung. Bett, Nachttisch, Stuhl, Schrank. Van Dusen machte sich wieder ans Wandern. Er dachte, suchte, bückte sich ab und zu, wanderte weiter, das Übliche. Der dicke, braunrote Blutfleck auf dem Kopfkissen interessierte ihn überhaupt nicht. Merkwürdig. Warum wollte er ihn nicht untersuchen? Ich könnte es tun, mein lieber Hedge. Ich könnte den erst kürzlich von meinem deutschen Kollegen Uhlenhut entwickelten Präzipitin-Test durchführen. Doch wozu? Es wäre Zeitverschwendung. Ach, wie Sie wollen, Professor. Von weit erheblicherer kriminologischer Relevanz als jener lächerliche Fleck ist das, was wir im Schrank vorfinden. Im Schrank? Aber da ist nichts, Professor. Eben dies meine ich, mein lieber Hedge. Und auf dem Nachttisch? Ja, auch nichts. Kein Bild, keine Uhr, gar nichts. Keinerlei persönliche Habseligkeiten, keine Kleidung. Als ob hier niemand gewohnt hat, Professor. Sehr gut, mein lieber Hedge. Und sehr richtig. Aber hier hat doch jemand gewohnt. Hausdetektiv Collinson. Collinson ist und war nicht existent, mein lieber Hedge. Ein Phantom. Besser gesagt, ein Alias. Alias? Sie meinen, Collinson war in Wirklichkeit jemand anders? Ja, wer denn, Professor? Wer wohl, mein lieber Hedge? Smart, natürlich. Smart? Der entsprungene Irre, der Stänker, der Mobskiller, der Bombenleger? Wie kommen Sie darauf, Professor? Dies habe ich unter dem Schrank entdeckt, mein lieber Hedge. Ein rundes Stück Glas. Aus einer Brille, oder? Oder aus einem Kneifer. Richtig, Collinson trug einen Kneifer. Warum trug Collinson einen Kneifer, mein lieber Hedge? Warum? Blöde Frage, würde ich bei jedem anderen sagen. Damit er besser sehen konnte. Keineswegs, mein lieber Hedge. Collinson trug einen Kneifer, um sich besser sehen lassen zu können. Um nicht erkannt zu werden. Das Glas ist nicht geschliffen, mein lieber Hedge. Ordinäres Fensterglas. Der Kneifer war Bestandteil einer Maskerade. Wie übrigens auch dies Objekt, auf welches ich ebenfalls unter dem Schrank stieß. Ein bisschen schwarzer Haare. Längst abgestorben mit Spuren von Leim an den Wurzeln. Aber Collinson war kahl, hat Morgan gesagt. Mein lieber Hedge, wie so oft denken Sie auch hier zu kurz. Und wie so oft werden Sie mir den Verstand schon lang ziehen, Professor. Später, mein lieber Hedge, später. Lassen Sie uns zunächst Folgendes festhalten. Collinson trug eine Maske. Collinson war smart. Sie scheinen nicht völlig überzeugt zu sein, mein lieber Hedge. Ja, wenn Sie es mir ein bisschen erklären würden, Professor. Also passen Sie auf, der angebliche Collinson, ein angeblicher Sicherheitsexperte für Luxushotels, taucht gerade zu jenem Zeitpunkt auf, da der entkommene Smart das Galaxy bedroht. Zufall? Unwahrscheinlich. Er bietet sich morgen an, lässt sich einstellen, kann sich als Detektiv ungehindert im Hotel bewegen. Tote Fasane verstecken, Möpse anrichten und, wenn es soweit ist, sich problemlos umbringen lassen. Indem er unter Hinterlassung eines falschen Blutflecks verschwindet. Verstanden, Professor, aber viel weiter sind wir damit auch nicht. Wo steckt der Kerl? Im Galaxy, ohne jeden Zweifel. Ja, aber wo? Und wo ist die Bombe? Nehmen Sie sich des Telefons an, mein lieber Hedge. Sehr wohl, Professor. Ja? Professor Van Dusen. Der ist hier, Mr. Morgan. Wollen Sie ihn sprechen? Er soll sofort runterkommen. In den Keller. Ist was passiert? Die Bombe, Mr. Hedge. Die Bombe ist gefunden. Morgan schickte uns einen Pagen als Führer. Und den hatten wir auch nötig. Unter dem Hotel erstreckte sich ein unübersehbares Labyrinth zahlloser niedriger Gänge, nur spärlich erhellt. Sie verzweigten und kreuzten sich, kamen aus der Dunkelheit, führten ins Nichts. Dazwischen düstere Lagerräume, verschimmelte Weinkeller, dumpfe Katakomben mit rostigen Spülbecken. Überall Schmutz, Dunst, Gestank. Und armselige, graue Gestalten, die schattenhaft vorüberhuschten. In der Mitte, wie eine Spinne im Netz, die Küche. Ein gewaltiges, dröhnendes Inferno. Aus überdimensionalen Öfen und Herden schlugen rote Flammen, warfen zuckende Lichter auf Kessel, Kasserollen und auf die armen Teufel, die in dieser Hölle schufteten. Er muss auch mal sein, meine Damen und Herren. Gehobene Prosa, bildhafte Sprache, schöner Stil. Wozu ist man Starreporter beim Daily New Yorker? Aber keine Angst, jetzt geht's ganz normal weiter. Morgan erwartete uns mit seinem Küchenchef, dem unter Feinschmeckern weithin gerühmten Monsieur Anatole, hinter der Küche in einem kleinen Raum voller schmaler Wandschränke. Der Umkleideraum fürs Küchenpersonal. Na, die Fürstensuite ist das gerade nicht, Mr. Morgan. Wissen Sie, Mr. Hatch, ich sag immer, ein großes Hotel ist wie die Welt. Oben sind die, die es geschafft haben. Es geht ihnen gut, sie werden bedient, leben in Luxus. Ja. Und unten im Dreck, da sind die anderen, die meisten, die sich für die oben abarbeiten müssen. So ist das. Sie alten Vortrag, Monsieur, Sie philosophieren immer unter la Bombe. Sie machen Tic-Tac, Tic-Tac. In der Tat, Mr. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Anatole, le grand chef de cuisine, c'est moi. Die Bombe. In diesem offenen Wandschrank? Oui, Monsieur. Ici, dans ce placard. Hören Sie doch auf mit dem französischen Getue. Sie, Anatole. Uns brauchen Sie nichts vorzumachen. Brown heißt er. James R. Brown. Ah, für Anatole. Geboren und aufgewachsen in Joplin, Missouri. Paris haben Sie nicht mal von Weitem gesehen. Mais, Monsieur. Okay, aber behalten Sie es für sich, meine Herren. Ein guter Küchenchef muss Franzose sein. Die Kundschaft besteht darauf und schmeckt es hier nicht. Wer angibt, hat mehr vom Leben. Ihr Motto, Anatole Brown. Und nicht nur ihr. Ich ersuche um Ruhe. Beim Corpus Delicti handelt es sich nicht im eigentlichen Sinn um eine Bombe. Das heißt, um einen mit Sprengstoff gefüllten Hohlkörper. Vielmehr könnte man von einer Höllenmaschine primitivster Konstruktion sprechen, bestehend aus zwei Stangen Dynamit, einer kupfernen Zündkapsel und einer Uhr. Höllenmaschine, Bombe, seien Sie nicht pingelig, Professor. Wenn das Ding hochgeht, ist es egal, wie es heißt. Dann ist das Galaxy ein Trümmerhaufen, so oder so. Nicht so, Mr. Morgan. Zwei kleine Dynamitstangen dürften kaum imstande sein, nennenswerten Schaden anzurichten. Mon Dieu, ich meine, verflixt noch mal. Können Sie das Ding nicht trotzdem lieber abstellen? Entschärfen, meinen Sie, Anatole? Gewiss kann ich das. Dann tun Sie es doch endlich. Macht einen ganz nervös, dieses Ticken. Beruhigen Sie sich, Wertester. Der Alarm der Weckuhr, welche über die Zündkapsel die Detonation des Dynamits auslöst, wird erst um Mitternacht einsetzen. Mein lieber Herr, ja? Wie spät ist es? 7:05. Wir haben also noch gut 5 Stunden Zeit, meine Herren. Wer hat die Bombe entdeckt? Eine von unseren Küchenhelferinnen. Holen Sie sie. Bitte, bitte. Während der falsche Franzose sich nach der Helferin umsah, machte Van Dusen die Bombe unschädlich, indem er die Kapsel von Wecker und Dynamit trennte, mit ruhiger Hand und einem silbernen Tafelmesser. Tut mir leid, Professor. Die Frau ist nirgends zu finden. Seltsam. Wie ich vermute, arbeitet die Betreffende erst seit kurzem in ihrer Küche, Anatole. Das stimmt, Professor. 2-3 Tage. Klein, unauffällig. Woher wissen Sie das? Smarts Komplizin, meinen Sie, Professor? Aber nicht jetzt. Diese Botschaft befand sich unter der Höllenmaschine, Mr. Morgan. Wenn Sie diesen Zettel finden, morgen haben Sie meine Bombe rechtzeitig entdeckt. Glückwunsch, diese Runde gewinnen Sie. Aber der Kampf geht weiter, Sie hören von mir. Smart. Also fürs Erste haben wir Ruhe. Oder wie sehen Sie das, Professor? Vielleicht, Mr. Morgan. Bleibt es bei dem erlesenen Souper zu zweit, das Sie für heute Nacht bestellt haben, Mr. Morgan? Aber sicher, Anatole. Jetzt, wo wir uns in Smarts Bombe keine Sorgen mehr machen müssen, pünktlich um Mitternacht im Penthouse, und geben Sie sich Mühe. Worum geht's denn, Mr. Morgan? Nichts für Sie, Mr. Hatch, rein privat. Na, Professor, gönnen Sie sich auch eine Pause. Machen Sie Feierabend. Morgen können Sie ja weiter nach Smart suchen. Wie wär's mit einem guten Abendessen, bevor Sie gehen? Na, prima Idee, Mr. Morgan. Ich fürchte nur, der Professor... Der Professor ist einverstanden. Schicken Sie uns das Menü in die Suite. Erstaunlich. Wenn er in einem Fall steckt, der Professor, hätte von Speis und Trank nämlich überhaupt nichts. Als das Essen kam, 6 Gänge vom feinsten, erstklassiger Weine, da rührte er es nicht an. Ich muss also für den Meister mitessen, dachte ich. Aber da dachte ich falsch, wie so oft. Der Meister hatte anderes mit mir vor. Sie werden 2 Aufträge für mich erledigen, mein lieber Hitch. Wenn es sein muss, Professor? Selbstverständlich muss es sein. Der Fall verlangt es. Ja, dann. Was befehlen, Herr Professor? Zunächst suchen Sie ein zweites Mal die kulinarischen Niederungen des Galaxy auf. Die Küche, meinen Sie, Professor? Was denn sonst? Und dort, mein lieber Hitch, werden Sie einige Fragen an den sogenannten Monsieur Anatole richten. Und wenn er nicht antworten will? Sie werden ihn dazu überreden, mein lieber Hitch. Und wie gedenken Sie das anzustellen, Monsieur? Oh, ganz einfach. Ich werde einen Artikel über Sie schreiben. Im Daily New Yorker. Merveilleux, Monsieur Hatch. Mit Ihrem vollen Namen, Ihrem Geburtsort. Oh, bitte, Mr. Hatch, alles nur das nicht. Also? Im Penthouse oben auf dem Dach wohnt eine Miss Mary Langton. Langton, Langton. Schon mal gehört den Namen? Eine junge Dame, très jolie, très charmante. Sehr, sehr vertraut mit Monsieur Morgan. Vous comprenez? Une actrice vom Theater. Schauspielerin. Jetzt weiß ich. Mary Langton alias Mimi Lamusette. Oui, oui. Schlangen- und Schleiertanz nur für Erwachsene. Ich habe sie längere Zeit nicht gesehen, ein Jahr oder so. Mademoiselle tanzt nur noch für Monsieur Morgan im Penthouse. Deshalb hat er sich sein Büro im obersten Stock eingerichtet, der alte Sünder. Damit er unauffällig in sein Liebesnest flattern kann. Wenn Mrs. Morgan wüsste, was ihren Mann so am Hotelbetrieb fasziniert. Ohne Mr. Morgans ausdrückliche Erlaubnis darf niemand aufs Dach. Im Sommer haben sie da mal einen Privatdetektiv erwischt. Und achtkantig rausgeschmissen. Im Sommer. Sehr interessant, mein lieber Hedge. Und höchst aufschlussreich. Morgen hat die Dame Langton Geburtstag. Heute Nacht um 12 fängt sie an zu feiern. In trauter Zweisamkeit mit Morgan. Mitternachtssouper im Penthouse, ich verstehe. Mein lieber Hedge, der Fall... Ist klar? ...ist weitgehend aufgeklärt. Zur endgültigen Lösung fehlt nur noch ein kleiner Mosaikstein. Sie, mein lieber Hedge, werden ihn mir beschaffen. Machen wir, Professor. Und wie? Indem Sie sich stehenden Fußes ins Erdgeschoss begeben, zum Empfang, wo Sie sich folgende Frage beantworten lassen. Letzten Sonntag? Ja. Vor 2 Uhr mittags? Ja. Lassen Sie sehen. Sonntag, 9. November. Viele Gäste, Mr. Hatch. Wir sind ein großes Haus von internationalem Rang. Geschenkt. Ich brauche nur einen Gast. Männlich, vermutlich mit Bart. Hat höchstwahrscheinlich eins von den billigen Zimmern ganz oben bezogen. Ah, ja, ich erinnere mich. Ein bärtiger Ausländer, dunkle Brille. Sehr schwerer Koffer. Der Page hat sich darüber beschwert. Hier ist er. Igor Bolonski aus Gravonien. Zimmer 367 im 24. Stock. Und Zimmer 367 liegt direkt unter dem Penthouse, Professor. Sieh an. Damit, mein lieber Hedge, ist der Fall gelöst. Wenn Sie meinen, Professor, jetzt müssen wir bloß noch Smart finden. Mein lieber Hedge, wir haben ihn gefunden. Igor Bolonski? Alias Peter Collinson. Alias Philip T. Smart. Ein vielseitiger Zeitgenosse und begabter Schauspieler, wie es den Anschein hat. Wir kennen seinen Schlupfwinkel. Zimmer 367. Und wir kennen seine Komplizin. So? Eine Korrektur. Ich kenne sie. Nunmehr gilt es, dem nächsten Zug unserer Kontrahenten zuvorzukommen. Zug? Was für ein Zug, Professor? Der letzte Spielzug, mein lieber Hedge. Der Zug, der zum Schachmatt führt, sofern wir ihn nicht verhindern. Schachmatt für wen oder was? Für Mr. Morgan und seine geliebte Miss Langton. Ich spreche von der angekündigten Bombenexplosion um Mitternacht. Aber das ist doch schon längst abgehakt, Professor. Die Bombe im Keller. War ein bewusstes Ablenkungsmanöver. Dazu bestimmt, uns in Sicherheit zu wiegen. Schauen Sie auf die Uhr, mein lieber Hedge. Mach ich, Professor. 9.48 Uhr, 12 Minuten vor 10. 2 Stunden und 12 Minuten bis Mitternacht. Na, und was tun wir so lange, Professor? Wir verlassen das Hotel. Was? Offiziell. Inoffiziell jedoch. Bleiben wir. Sehr gut, mein lieber. Verschließen Sie die Tür, löschen Sie das Licht. Was dagegen, wenn ich im Dunkeln was esse? Wenn Sie sich dabei ruhig verhalten, mein lieber Hedge. Thank you. 2 Stunden später. 10 Minuten vor Mitternacht. 2 Männer, einer groß, einer klein, stehen vor Zimmer 367. Sie sehen sich um. Alles ist ruhig. Der Kleine zeigt auf die Tür. Der Große nickt und klopft. Pause. Niemand da? Klopfen Sie noch einmal, Hedge. Zimmerservice! Mr. Bolonski! Nix. Tür aufbrechen, Professor? Wozu? Die Tür ist offen. Und jetzt? Wir treten ein. Nach Ihnen, Hedge. Hallemann, geh du voran, altbekanntes Motto. Machen Sie Licht! Ach du dicker Vater! Mitten im Zimmer auf dem Teppich hatte jemand eine Menge Dynamitstangen zu einer eindrucksvollen Konstruktion aufgestapelt, inklusive Zündkapsel und Wecker. Daneben lag ein Mann auf dem Rücken, regungslos. Ein mittelgroßer Mann, unscheinbar, abgesehen von einem gewaltigen schwarzen Rauschebart. Van Dusen bückte sich, packte den Bart und... Der Bart ist ab, mein lieber Hedge. Darf ich vorstellen, Mr. Philip T. Smart. Ist er tot, Professor? Ohne jeden Zweifel. Eine interessante, nicht unbedingt zu erwartende, wenn auch kaum überraschende Entwicklung. Ermordet? Was erblicken Sie auf dem Tisch, mein lieber Hedge? Eine Flasche. Sherry Brandy, voll Spinne. Und 2 Gläser. Eins voll, eins leer. Riechen Sie. Bittere Mandeln. Zyankali. Zyankali und 2 Gläser, das heißt Mord. Und wenn Sie mich nach dem Mörder fragen, mein lieber Hedge? Sehr gern, Professor, aber vielleicht lieber später. Es ist 11.58 Uhr und in 2 Minuten knallt's. In der Tat, mein lieber Hedge. Der Alarmzeiger des Weckers steht auf 12 Uhr. Ja, sollten Sie dann nicht besser... Die Sprengladung unschädlich machen? Ja, natürlich. Warum nicht? Ja. Wenn es Sie beruhigt, mein lieber Hedge, geben Sie mir Ihr Taschenmesser. Ganz ruhig. Danke. So. Das war's? Das war's, mein lieber Hedge. Die Zündkapsel nehme ich tunlichst an mich und den Wecker. Das war höchste Zeit, Professor. Dann nichts zu trinken da, außer Sherry Brandy mit Zyankali. Wie geht's jetzt weiter? Sie werden sich an den Telefonapparat verfügen und einer gewissen Person eine gewisse Mitteilung machen. So, dann... Viertel nach 12 klopften wir an die Tür zum Penthouse. Morgen war nicht gerade erfreut, ließ uns aber rein. Mary Langdon alias Mimi Lamusette hatte ich zuletzt im Junggesellenclub gesehen. Auf dem Tisch. Jetzt hatte sie ein bisschen mehr an als damals, aber viel war es auch nicht. Ein interessanter Anblick. Allerdings nicht für Van Dusen. Unbeeindruckt sang er seine bekannte und beliebte Aufklärungsarie runter. Als Bolonski bezog Smart am Sonntag ein Zimmer im Galaxy mit einem Koffer voller Dynamit, verwandelte sich in Collinson, ließ sich als Detektiv anstellen, beging als solcher diverse Anschläge. Siehe Fasan, siehe Mops. Um nach seiner scheinbaren Ermordung von neuem in die Bolonski-Rolle zu schlüpfen. Bei alledem agierte Smart nicht allein. Er hatte Hilfe. Klar, die Komplizen. Ganz recht, Mr. Morgan. Sie befreite Smart aus der geschlossenen Anstalt. Sie schlich sich als angebliche Küchenhilfe ins Hotel ein, ein Kinderspiel bei Hunderten von Angestellten, und unterstützte Smart tatkräftig bei seinen Missetaten, indem sie etwa den Fasan entwendete, das Spanferkel gegen den Mops austauschte... Und so weiter. Wer ist diese Frau? Wo steckt sie? Das will ich wissen, Professor. Sie ahnen es nicht, Mr. Morgan? Selbst dann nicht, wenn ich Ihnen verrate, dass besagte Person sich ganz in Ihrer Nähe befindet. In meiner Nähe? Ich? Sie wollen doch nicht sagen... Mein Mann! Was ist mit ihm? Ist er tot? Dotti, was? Wie kommst du hierher? Du lebst schon? Pipu. Aber Mr. Hedge hat doch am Telefon gesagt... Mr. Morgan sei das Opfer einer gewaltigen Explosion in der oberen Region des Galaxy geworden. Eine Fiktion, Mrs. Morgan. Ein Kunstgriff, um Sie zu veranlassen, sich hierher zu bemühen. Sie ist Smarts Komplize? Selbstverständlich. Dotti? Unsinn. Sie müssen sich irren, Professor. Ich irre nie, Mr. Morgan. Hören Sie zu. Weil Ihr Mann sich so oft und so lange in seinem neuen Hotel aufhielt, sagte der Professor, wurde Dorothy Morgan misstrauisch. Sie schickte einen Privatdetektiv aus. Der entdeckte das Geheimnis des Penthouse. Und Mrs. Morgan schwor Rache. Sie plante, sie traf Vorbereitungen, sie tat sich zusammen mit Philip T. Smart und holt ihn raus mit gefälschten Briefen ihres Mannes. Sie half Smart bei seinem Rachefeldzug und arbeitete gleichzeitig auf ihr eigenes Ziel hin, nämlich Morgan und seine Geliebte beim gemeinsamen Geburtstagssouper in die Luft zu sprengen. Zur Feier des bevorstehenden Bombenerfolgs, wenn ich mich so ausdrücken darf, kredenzte Mrs. Morgan ihrem ahnungslosen Verbündeten einen Cyankali-Cocktail. Aus welchem Grund? Um sich des Mitwissers zu entledigen und um selbst nicht verdächtig zu werden. Nach der Detonation, so ihre Kalkulation, würde man Smarts Überreste finden und identifizieren. Man würde annehmen, der Täter sei versehentlich ein Opfer des eigenen Bombenanschlags geworden. Man würde den Fall als gelöst ad acta legen. Raffiniert. Ist das alles wahr, Dotti? Und wenn? Sie können mir nichts beweisen, Professor Van Dusen. Wer soll gegen mich aussagen? Smart? Sie selbst, Mrs. Morgan. Ihre kleine Statur und Ihre Hände. Vor allem Sie sprechen eine deutliche Sprache. Bereits vorhin in Ihrem Salon sind Sie mir aufgefallen, rot, rau, abgearbeitet. Nicht die Hände einer Dame der Gesellschaft, die Hände einer Küchenmagd. Mrs. Morgan kam nicht vor Gericht. In Multimillionärskreisen ist das nicht üblich. Sie kam in eine Anstalt, nach Happy Valley. Durch Smarts Tod war glücklicherweise gerade ein Platz frei geworden. Und Mr. Morgan? Auf dringende Einladung des Professors tauchte er am nächsten Abend in der 35. Straße West auf. Haben Sie sich's anders überlegt, Professor? Mit dem Scheck? Meine ich. Hier ist er. Welche Summe soll ich einsetzen? $1,000? 2.000? 50.000 Dollar, Mr. Morgan. 50.000? Ihr Ernst, Professor? Meine Exkursion in die Unterwelt Ihres Hotels, Mr. Morgan, hat mir auf krasse Weise die harten, um nicht zu sagen unmenschlichen Arbeits- und Existenzbedingungen Ihrer Angestellten vor Augen geführt. Das Geld wird helfen, Ihr Los zu verbessern. $50.000 für Tellerwäscher? Ich denke nicht daran. Apropos, Mr. Morgan, wissen Sie, woran ich denke? Ob ich Ihren Fall nicht groß in der Presse rausbringe, mit allen hochinteressanten Einzelheiten. Ihre Frau, Ihre Geliebte, Ihr Penthouse, Ihre Geschäftsmethoden. Was ist Erpressung, Mr. Hedge? Naja, vielleicht nicht ganz astrein, Mr. Morgan, aber legal und gerechtfertigt. Also gut. 50.000. Na bitte. Für wen? Welchen Empfänger soll ich schreiben? Die Stiftung für unterbezahlte Hotelbedienstete. So eine Stiftung gibt's überhaupt nicht. Dann gründen Sie sie gefälligst. Unter dem Motto, tue Gutes und setze es von der Steuer ab. Es tickt bei Professor van Dusen. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Sie hörten Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als seinen treuen Begleiter und Chronisten Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen Hans Teusche, Jutta Wachowiak, Dieter Ransbach, Max Volkert Martens, Klaus Jepsen, Lothar Blumhagen, Barbara Witte, Helga Lehner, Helmut Ahner, Sylvia Rauer, Thomas Monajan, Annette Gudra und Kurt Larrain. Ton und Schnitt Annette Gudra und Thomas Monajan. Regie Sylvia Rauer und Rainer Klute. Redaktion Beate Möller.